SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Eine Woche später verließ Karl Josef seinen Vater. Sie umarmten sich im Hausflur, bevor sie den Fiaker bestiegen. Nach der Meinung des alten Herrn von Trotta durften Zärtlichkeiten nicht auf dem Perron vor zufälligen Zeugen stattfinden. Die Umarmung war flüchtig wie immer, umweht vom feuchten Schatten des Flurs und vom kühlen Atem der steinernen Fliesen. Fräulein Hirschwitz wartete schon auf dem Balkon, gefasst wie ein Mann. Vergeblich hatte Herr von Trotta ihr zu erklären versucht, dass es überflüssig sei, zu winken. Sie mochte es für eine Pflicht halten. Obwohl es nicht regnete, spannte Herr von Trotta den Regenschirm auf. Leichte Bewölkung des Himmels schien ihm ein hinreichender Grund dazu. Unter dem Schutz des Regenschirms stieg er in den Fiaker. Also konnte ihn Fräulein Hirschwitz vom Balkon aus nicht sehen. Er sprach kein Wort. Erst als der Sohn schon im Zug stand, hob der Alte die Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger. »Es wäre günstig«, sagte er, »wenn du krankheitshalber abgehen könntest. Man verlässt die Armee nicht ohne wichtige Ursache.« »Jawohl, Papa«, sagte der Leutnant. Knapp vor der Abfahrt des Zuges verließ der Bezirkshauptmann den Perron. Karl Josef sah ihn dahingehen, mit straffem Rücken und den zusammengerollten Regenschirm mit aufwärts gerichteter Spitze wie einen gezogenen Säbel im Arm. Er wandte sich nicht mehr um, der alte Herr von Trotta. Karl Josef bekam seinen Abschied. »Es ist endlich soweit«, sagte Schunitzki, »der Krieg ist da. Wir haben ihn lang erwartet, dennoch wird er uns überraschen. Es ist, scheint es einem Trotta nicht beschieden, lange in Freiheit zu leben. Meine Uniform ist bereit, in einer Woche, denke ich, oder in zwei werden wir einrücken.« Es schien Trotta, als wäre die Natur niemals so friedlich gewesen wie in dieser Stunde. Man konnte schon mit freiem Auge in die Sonne blicken. Sie sank in sichtbarer Schnelligkeit dem Westen entgegen. Sie zu empfangen kam ein heftiger Wind, kräuselte die weißen Wölkchen am Himmel, wellte die Weizen- und Kornähren auf der Erde und streichelte die roten Gesichter des Monds. Ein blauer Schatten schwebte über die grünen Wiesen. Im Osten versank das Wäldchen in schwärzlichem Violett. Das kleine weiße Haus Stepanjuks, in dem Trotta wohnte, leuchtete am Rand des Wäldchens. In den Fenstern brannte das schmelzende Licht der Sonne. Die Grillen zirpten heftiger auf. Dann trug der Wind ihre Stimmen in die Ferne. Es wurde einen Augenblick still. Man vernahm den Atem der Erde. Plötzlich hörte man von oben unter dem Himmel ein schwaches, heiseres Kreischen. Schunitzki erhob die Hand. »Wissen Sie, was es ist? Wilde Gänse. Sie verlassen uns früh. Es ist noch mitten im Sommer. Sie hören schon die Schüsse. Sie wissen, was sie tun.« Es war Donnerstag heute, der Tag der kleinen Feste. Schunitzki kehrte um, Trotta ging langsam den glitzernden Fenstern seines Häuschens zu. In dieser Nacht schlief er nicht. Er hörte um Mitternacht den heiseren Schrei der wilden Gänse. Er kleidete sich an, er trat vor die Tür. Stepanjuk lag im Hemd vor der Schwelle, seine Pfeife glomm rötlich, er lag flach auf der Erde und sagte, ohne sich zu rühren, »Man kann heute nicht schlafen.« »Die Gänse«, sagte Trotta. »So ist es, die Gänse«, bestätigte Stepanjuk. »Seitdem ich lebe, habe ich sie noch nicht so früh im Jahr gehört. Hören Sie.« Trotta sah den Himmel an. Die Sterne blinzelten wie immer. Es war nichts anderes am Himmel zu sehen. Dennoch schrie es unaufhörlich, heiser unter den Sternen. »Sie üben«, sagte Stepanjuk. »Ich lieg schon lange hier, manchmal kann ich sie sehen, es ist nur ein grauer Schatten. Schauen Sie!« Stepanjuk streckte den glimmenden Pfeifenkopf gegen den Himmel. Man sah in diesem Augenblick den winzigen weißen Schatten der wilden Gänse unter dem kobaltenen Blau. Zwischen den Sternen wehten sie dahin, ein kleiner, heller Schein. »Das ist noch nicht alles«, sagte Stepanjuk. »Heute Morgen habe ich viele hunderte Raben gesehen, wie noch nie. Fremde Raben, sie kommen aus fremden Gegenden. Sie kommen, glaube ich, aus Russland. Man sagt bei uns, dass die Raben die Propheten unter den Vögeln sind.« Es war Freitag. Am Nachmittag ging Karl Josef wie gewöhnlich durch die Dörfer. Die Grillen zirpten nicht, die Frösche quakten nicht, nur die Raben schrien. Trotter kam an der Schenke Abramtschiks vorbei. Der rothaarige Jude saß vor dem Tor, sein Bart leuchtete. Abramtschik erhob sich, er lüftete das schwarze Samtkäppchen, deutete in die Luft und sagte: »Raben sind gekommen, sie schreien den ganzen Tag. Kluge Vögel, man muss Acht geben.« »Vielleicht, ja, vielleicht haben Sie recht«, sagte Trotter und ging weiter den gewohnten, weidenbestandenen Pfad zu Schonjitzki. Jetzt stand er unter den Fenstern. Er pfiff, niemand kam. Schonjitzki war sicherlich in der Stadt. Trotter ging den Weg zur Stadt zwischen den Sümpfen, um niemandem zu begegnen. Nur die Bauern benutzten diesen Weg. Einige kamen ihm entgegen. Der Pfad war so schmal, dass man einander nicht ausweichen konnte. Einer musste stehen bleiben und den anderen vorbeilassen. Alle, die Trotter heute entgegenkamen, schienen hastiger dahin zu gehen als sonst. Sie grüßten flüchtiger als sonst. Sie machten größere Schritte. Sie gingen mit gesenkten Köpfen, wie Menschen, die von einem wichtigen Gedanken erfüllt sind. Und auf einmal, Trotter sah schon den Zollschranken, hinter dem das Stadtgebiet begann, vermehrten sich die Wanderer. Es war eine Gruppe von 20 und mehr Menschen, die jetzt einzeln abfielen und hintereinander den Pfad betraten. Trotter blieb stehen. Er merkte, dass es Arbeiter sein mussten, Borstenarbeiter, die in die Dörfer heimkehrten. Vielleicht befanden sich unter ihnen Menschen, auf die er geschossen hatte. Er blieb stehen, um sie vorbeizulassen. Sie hasteten stumm dahin, einer hinter dem anderen, jeder mit einem Päckchen am geschulterten Stock. Der Abend schien schneller einzubrechen, als verstärkten die dahineilenden Menschen seine Dunkelheit. Der Himmel war leicht bewölkt, rot und klein ging die Sonne unter, der silbergraue Nebel erhob sich über den Sümpfen, der irdische Bruder der Wolken, der seinen Schwestern entgegenstrebte. Plötzlich begannen alle Glocken des Städtchens zu läuten. Die Wanderer hielten einen Augenblick ein, lauschten und gingen weiter. Trotter hielt einen der letzten an und fragte, warum die Glocken läuteten. »Es ist wegen des Krieges«, antwortete der Mann, ohne den Kopf zu heben. »Wegen des Krieges«, wiederholte Trotter, »selbstverständlich gab es Krieg. Es war, als hätte er es seit heute Morgen, seit gestern Abend, seit vorgestern, seit Wochen gewusst, seit dem Abschied und dem unseligen Fest der Dragoner. Das war der Krieg, auf den er sich schon als Siebenjähriger vorbereitet hatte. Es war sein Krieg, der Krieg des Enkels. Die Tage und die Helden von Solferino kehrten wieder. Die Glocken dröhnten ohne Unterlass. Jetzt kam der Zollschranken. Der Wächter mit dem Holzbein stand vor seinem Häuschen von Menschen umringt. An der Tür hing ein leuchtendes, schwarz-gelbes Plakat. Die ersten Worte, schwarz auf gelbem Grunde, konnte man auch aus der Ferne lesen. Wie schwere Balken ragten sie über die Köpfe der angesammelten Menschen. »An meine Völker!« Bauern in kurzen und stark riechenden Schafspelzen, Juden in flatternden schwarz-grünen Kaftans, schwäbische Landwirte aus den deutschen Kolonien in grünem Loden, polnische Bürger, Kaufleute und Handwerker und Beamte umringten das Häuschen des Zollwächters. An jeder der vier freistehenden Wände klebten die großen Plakate, jedes in einer anderen Landessprache, jedes beginnend mit der Anrede des Kaisers: »An meine Völker!« Die des Lesens kundig waren, lasen laut die Plakate vor. Ihre Stimmen vermischten sich mit dem dröhnenden Gesang der Glocken. Manche gingen von einer Wand zur anderen und lasen den Text in jeder Sprache. Wenn eine der Glocken verhallt war, begann sofort eine neue zu dröhnen. Aus dem Städtchen strömten die Menschen herbei in die breite Straße, die zum Bahnhof führte. Trotter ging ihnen entgegen, in die Stadt. Es war Abend geworden. Und da es ein Freitagabend war, brannten die Kerzen in den kleinen Häuschen der Juden und erleuchteten die Bürgersteige. Jedes Häuschen war wie eine kleine Gruft. Der Tod selbst hatte die Kerzen angezündet. Lauter als an den anderen Feiertagen der Juden scholl ihr Gesang aus den Häusern, in denen sie beteten. Sie grüßten einen außerordentlichen, einen blutigen Sabbat. Sie stürzten in schwarzen, hastigen Rudeln aus den Häusern, sammelten sich an den Kreuzungen, und bald erhob sich ihr Wehklagen um jene unter ihnen, die Soldaten waren und morgen schon einrücken mussten. Sie gaben sich die Hände, sie küssten sich auf die Backen, und wo zwei sich umarmten, vereinigten sich ihre roten Bärte wie zu einem besonderen Abschied, und die Männer mussten mit den Händen die Bärte voneinander trennen. Über den Köpfen schlugen die Glocken. Zwischen ihren Gesang und die Rufe der Juden fielen die schneidenden Stimmen der Trompeten aus den Kasernen. Man blies den Zapfenstreich. Den letzten Zapfenstreich. Schon war die Nacht gekommen. Man sah keinen Stern. Trüb, niedrig und flach hing der Himmel über dem Städtchen. Trotta kehrte um. Er suchte nach einem Wagen, es gab keinen. Er ging mit schnellen, großen Schritten zu Schunitzki. Das Tor stand offen, alle Zimmer waren erleuchtet, wie bei den großen Festen. Schunitzki kam ihm im Vorraum entgegen, in Uniform, mit Helm und Patronentäschchen. Er ließ einspannen. Er hatte 3 Meilen bis zu seiner Garnison. Er wollte in der Nacht fort. »Warte einen Augenblick«, sagte er. Er sagte zum ersten Mal »du« zu Trotta, vielleicht aus Unachtsamkeit, vielleicht, weil er schon in Uniform war. »Ich fahr dich noch vorbei und dann in die Stadt.« Sie fuhren vor Stepanjuks Häuschen. Schunitzki setzt sich. Er sieht zu, wie Trotta sein Zivil ablegt und die Uniform anzieht, Stück für Stück. So hat er vor einigen Wochen erst, aber lang ist es her, in Brodnitzers Hotel zugesehen, wie Trotta seine Uniform ausgezogen hatte. Trotta kehrt in seine Montur zurück, in seine Heimat. Er zieht den Säbel aus dem Futteral. Er schnallt die Feldbinde um, die riesigen schwarz-gelben Quasten streicheln zärtlich das schimmernde Metall des Säbels. Jetzt schließt Trotta den Koffer. Sie haben nur wenig Zeit, Abschied zu nehmen. Sie halten vor der Kaserne der Jäger. »Adieu«, sagt Trotta. Sie drücken sich die Hand sehr lange. Die Zeit vergeht fast hörbar hinter dem breiten, unbeweglichen Rücken des Kutschers. Es ist, als wäre es nicht genug, die Hände zu drücken. Sie fühlten, dass man mehr tun müsste. »Bei uns küsst man sich«, sagt Schunitzki. Sie umarmen sich also und küssen sich schnell. Trotta steigt ab. Der Posten vor der Kaserne salutiert, die Pferde ziehen an. Hinter Trotta fällt das Tor der Kaserne zu. Er steht noch einen Augenblick und hört den Wagen Schunitzkis wegfahren.